erst ab 2027 und damit lange nach dem regulären Ende der laufenden Legislaturperiode will Bundesverkehrsminister Wissing, FDP, jährlich 3 Milliarden Euro in das Schienennetz investieren. 2 Jahre später als geplant. Wenn er dabei bleiben sollte, würde der Deutschlandtakt statt in ein paar Jahren wohl tatsächlich erst zur Mitte des Jahrhunderts Realität. Wie stellen wir alle Signale auf grün? Die Bahn muss verstehen, was ihr Daseinszweck ist und worin ihre Aufgabe besteht. Sie hat dem Gemeinwohl zu dienen. Die Wirtschaft braucht die Bahn, um konkurrenzfähig zu bleiben und mit weniger Lkw auszukommen. Die Menschen in Deutschland brauchen sie, um öfter auf Auto und Flugzeug verzichten und trotzdem kostengünstig reisen zu können. Beim Personenverkehr dürfte der Bahneffekt noch größer ausfallen, weil Lkw in der Regel voll ausgelastet über die Autobahnen fahren, Autos aber im Schnitt nur von 1,3 Menschen besetzt sind. Diese Effizienzgewinne sprechen für die Bahn, die wir als Werkzeug für die wirklich wichtigen Aufgaben in Klima- und Verkehrspolitik dringend brauchen. Konkret muss der Bund als Eigentümer dringend mit der absurd komplexen Konzernstruktur der Bahn aufräumen. Hunderte von Einzelunternehmen müssen in die jeweiligen Muttergesellschaften integriert werden, damit der DB-Konzern auf im Regelfall nur noch 2 Ebenen, im Ausnahmefall 3 Ebenen reduziert werden kann. Allein dies könnte viele Millionen Euro im Jahr an überflüssigen Kosten für Verwaltungen, Bilanzen und redundantes Management einsparen. Fehlanreize durch Gewinnstreben in einzelnen Unternehmensteilen, die sich derzeit innerhalb desselben Konzerns Rechnungen schreiben, könnten so beseitigt werden. Außerdem würden flache Konzernstrukturen die Bahn wieder politisch steuerbar und kontrollierbar machen. Einig ist sich die Ampel im Prinzip, dass die beiden Infrastrukturgesellschaften DB Netz und DB Station und Service verschmolzen werden sollen. Idealerweise sollten sie aber auch aus dem Konzern herausgelöst und direkt dem Bundesverkehrsministerium unterstellt werden, um politisch die zentralen Weichen für die Zukunft der Bahn ohne den Overhead der DB AG stellen zu können. Schließlich muss der Bund national, aber auch auf europäischer Ebene daran arbeiten, die Wettbewerbsnachteile der Bahn gegenüber dem Flugverkehr und dem Straßenverkehr so weit wie möglich auszugleichen. Doch auch die DB AG selbst muss ihre Hausaufgaben machen. Sie muss unnötige Auslandsbeteiligungen verkaufen, sich auf das Kerngeschäft im Inland konzentrieren und Megaprojekte kritischer als bisher prüfen. Statt Luftschlösser bei uns und in aller Welt zu bauen und Milliarden auszugeben, um funktionierende Bahnhöfe zu verbuddeln, muss sie sich bei jeder unternehmerischen Entscheidung fragen, macht sie das Bahnfahren in Deutschland und Europa angenehmer und zuverlässiger? Ist das viele Geld optimal angelegt? Was könnten wir mit derselben Summe sonst noch tun? Bringen wir dadurch mehr Menschen und mehr Frachtverkehr auf die Schiene? Es ist vieles schiefgelaufen bei der Deutschen Bahn AG. Doch eigentlich ist die Bahn ein großartiges Verkehrsmittel. Es lohnt sich, sie wieder fit zu machen für eine mobile Zukunft auf der Schiene.